Erster ihr dummen Leute in Galatzing. Wer hat euch verzaubert? Ihr wisst doch, dass Jesus für euch am Kreuz gestorben ist. Zweiter, ich möchte etwas von euch wissen. Habt ihr den Heiligen Geist bekommen, weil ihr das Gesetz befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr von Jesus gehört und geglaubt habt? Dritter, seid ihr so dumm? Ihr habt mit dem Heiligen Geist angefangen. Wollt ihr jetzt mit eurer eigenen Kraft weitermachen? Vierter, habt ihr so viel umsonst erlebt? Ich hoffe nicht, dass es umsonst war. Fünfter, Gott gibt euch den Heiligen Geist und tut Wunder unter euch. Tut er das, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr von Jesus gehört und geglaubt habt? Sechster, Abraham hat Gott geglaubt. Und Gott hat ihn dafür gut gefunden. Siebter, ihr seht also, die Menschen, die glauben, sind wie Abraham. Achter, Gott wusste, dass er Menschen aus allen Ländern durch den Glauben gut machen kann. Darum hat er Abraham gesagt, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Neunter, so werden alle, die glauben, zusammen mit Abraham gesegnet. Zehnter, alle, die versuchen, durch das Gesetz gut zu werden, sind verflucht. Denn es steht in der Bibel, jeder ist verflucht, der nicht alles tut, was im Gesetz steht. Elfter, es ist klar, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gut wird. Denn die Bibel sagt, wer durch Glauben gut ist, wird leben. Zwölfter, das Gesetz hat nichts mit Glauben zu tun. Es sagt, wer das Gesetz befolgt, wird dadurch leben. 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft. Er hat den Fluch für uns auf sich genommen. Denn es steht in der Bibel, jeder ist verflucht, der an einem Baum hängt. 14. So können auch Menschen aus anderen Ländern den Segen Abrahams durch Jesus Christus bekommen. Und wir bekommen den Heiligen Geist, den Gott versprochen hat, durch den Glauben. 15. Brüder und Schwestern, ich will es mit einem Beispiel erklären. Wenn ein Mensch einen Vertrag macht, kann niemand diesen Vertrag ändern oder etwas hinzufügen, wenn er einmal gültig ist. 16. Gott hat Abraham und seinem Nachkommen etwas versprochen. Es heißt nicht, seinen Nachkommen, also viele, sondern deinem Nachkommen, also einer. Dieser eine ist Christus. 17. Ich meine damit, Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben. Das Gesetz, das 430 Jahre später kam, kann dieses Versprechen nicht ungültig machen. 18. Wenn wir das Erbe durch das Gesetz bekommen könnten, dann wäre es nicht mehr durch das Versprechen. Aber Gott hat Abraham das Erbe durch ein Versprechen gegeben. 19. Warum gibt es dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, damit die Menschen sehen, dass sie Fehler machen. Es sollte so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams kommt, dem das Versprechen gilt. Engel haben das Gesetz gebracht und ein Vermittler hat es übergeben. 20. Ein Vermittler ist nicht nötig, wenn es nur um eine Person geht. Aber Gott ist nur einer. 21. Widerspricht das Gesetz den Versprechen Gottes? Nein, natürlich nicht. Wenn das Gesetz uns Leben geben könnte, dann könnten wir durch das Gesetz gut vor Gott werden. 22. Aber die Bibel sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Darum bekommen wir das Versprechen nur, wenn wir an Jesus Christus glauben. 23. Bevor der Glaube kam, hat uns das Gesetz wie Gefangene bewacht. Wir waren eingeschlossen, bis der Glaube an Jesus gezeigt wurde. 24. So hat uns das Gesetz zu Christus geführt. Denn durch den Glauben an Jesus werden wir gut vor Gott. 25. Jetzt, wo der Glaube gekommen ist, brauchen wir das Gesetz nicht mehr als Aufseher. 26. Denn ihr alle seid Kinder Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt. 27. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 28. Es gibt nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. 29. Wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr wie Abraham. Ihr bekommt das Erbe, das Gott versprochen hat.